Kanadier Fluten, unser deutsches Land. Deutsche, rauf euch auf zum totalen Widerstand. Verschuldungslos in eurer Toleranz und Mächtigkeit. In unseren Kolonnen marschiert die neue Zeit. Unsere Parole steht an jeder Maus. Deutschland in Deutschen, Ausländer raus. Unsere Parole steht an jeder Maus. Deutschland in Deutschen, Ausländer raus. Denn die wahren Bürger haben es schon geht. Kann man in der Nacht unsere Schrotkolonnen sehen. Mit der Westmann-Keule in der rechten Hand stehen wir bereit zum Kampf des Vaterland. Unsere Parole steht an jeder Maus. Deutschland in Deutschen, Ausländer raus. Unsere Parole steht an jeder Maus. Deutschland in Deutschen, Ausländer raus. Keine Leute zecken, haben wir keine Angst. Denn wir stehen wie eine eiserne Phalanx. Mit dieser Republik, da haben wir nichts am Mut. Schlagt sie tot, die Banner-Jude Mut. Unsere Parole steht an jeder Maus. Deutschland in Deutschen, Ausländer raus. Unsere Parole steht an jeder Maus. Deutschland in Deutschen, Ausländer raus. Unsere Parole steht an jeder Maus. Deutschland in Deutschen, Ausländer raus. Unsere Parole steht an jeder Maus. Deutschland in Deutschen, Ausländer raus.